Telefon gehen. Denn nach einem Telefongespräch könnte man Probleme haben, die man zuvor nicht hatte. So geht es jedenfalls Gordy Stewart im folgenden Kriminalhörspiel von James G. Harris mit dem Titel »Das Begräbnis«. Hier ist ein fototechnischer Abteilung, Gordy Stewart am Apparat. Hallo, Gordy, hier ist Matt Cohen. Matt. Das freut mich aber. Umso besser, hör zu. Warum ich anrufe, Gordy, ich möchte dich einladen. Einladen? Zu dem Begräbnis. Zum Begräbnis? Richtig, mein Kleiner. Zu wessen Begräbnis, Matt? Zu deinem. Ja, hast du gesagt, zu meinem? Habe ich, Gordy, habe ich, zu deinem. Aber ich bin noch nicht tot, Matt. Nur noch nicht. Gestern Nacht bist du gestorben. Hör zu, Matt. Ich... Oh, heiliges Kanonenrohr. Ja, ich verstehe schon deine Gefühle, Gordy. Ist schon hart, aber was kann ich dafür? Gestern Abend hättest du aufkreuzen sollen mit dem Zaster und wer hat sich nicht blicken lassen, du? Ja, also, Pass auf. Wenn es dich interessiert, den Schuldschein übergebe ich jetzt Manny Feinberg. Matt, halt, warte. Matt, bitte leg nicht auf. Ich weiß, ich hätte gestern kommen sollen, aber ich habe die Kröten einfach nicht gehabt. Matt, hör doch zu. Gib mir noch etwas Zeit. Sagen wir eine Woche. Würde ich ja gern tun, Gordy. Ich finde ja auch, du bist zu jung, um zu sterben. Aber was sollen wir machen? Du hast mich sitzen lassen. Matt, verflixt zu noch mal. Spät. Matt, gib mir doch noch eine Chance. Zu spät. Noch eine Woche, aber lass Manny Feinberg aus dem Spiel. Eine Woche kann ich dir nicht mehr geben, mein Kleiner. Aber weil du es bist, sagen wir bis Freitag. Inzwischen bereite ich schon das Begräbnis vor. Hast du irgendwelche besonderen Blumenwünsche, Gordy? Hör auf, Matt. Du kriegst das Geld bis Freitag. Okay, Kleiner. Dann sehen wir uns also am Freitag. Beim Pokern. Oder bei der Beerdigung. Bis Freitag. Kriege ich das Geld bis Freitag her. Dass ich das bis Freitag kriegen, Mensch. Verdammt nochmal. Edna? Ja? Ist die Luft rein? Tut mir leid, Sie haben anscheinend falsch gewählt. Okay, in 10 Minuten. Bitte sehr, wiederhören. Ciao. Ich werde dir nachher alles erzählen. Kommt er zum Mittagessen nach Hause? Ich glaube nicht. Warum? Du willst nicht etwa hierher kommen? Ich muss mit dir sprechen. Aber doch nicht hier. Ich muss, hör zu, ich komme durch den Hintereingang. Nein, das ist nur auf eine Minute. Nein. Warum denn nicht? Verflixt doch mal. Weil es so gefährlich ist. Stell dir vor, kommt nach Hause. Das Risiko muss ich in Kauf nehmen. Aber ich nicht. Hör zu, Edna. Nein, Gott, es kommt nicht. Es geht um Kopf und Kragen. Ich bin 5 nach 12 nein, bei dir. Nein. 5 nach 12, Edna. Es muss leider sein. Die Sache betrifft dich genauso wie mich. Dann schlage ich die Tür ein. In einer halben Stunde also, mein Schatz. Ich will nicht, dass du hierher kommst. Trotzdem komme ich. Bis gleich, Edna. Nein, Gordy. Wenigstens in die Küche. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Was soll denn das, verdammt nochmal? Stellst dich an, als wären wir beide noch nie miteinander allein gewesen. Ich kann dich nicht hereinlassen, Gordy. Wir haben von Anfang an ausgemacht, dass du nie hierher kommst. Es ist zu gefährlich. Die Nachbarn. Na schön. Dann kommst du heute Abend zu mir. Nein, morgen ist unser Abend. Heute habe ich meinen Keramikkurs. Ach, lass ihn doch sausen. Das kann ich nicht. Warum denn nicht? Falls Sie sich fragen würden, wo ich bin. Außerdem, ich mag nicht. Hör mal, was ist denn los mit dir? Wieso? Was soll denn los sein? Du willst mir nicht zufällig einen Laufpass geben, oder? Ach komm, Gordy. Wir haben ein nettes, unkompliziertes Verhältnis miteinander. Und so soll es auch bleiben. Verdirb doch nicht die ganze Geschichte. Jawohl, nettes, unkompliziertes Verhältnis. Maßgeschneidert nach Madames Launen. Tja, leider, aber so ist es nun mal. Also wenn du mich auch weiterhin sehen willst, da musst du dich anständig benehmen lernen. Ich führe eine restlos glückliche Ehe und werde den Teufel tun, die aufs Spiel zu setzen. Na schön. Aber jetzt lässt du mich einen Augenblick rein, ja? Nein, Gordy. Also dann komm heute Abend zu mir. Ich sag dir doch, ich habe meinen Kurs. Und nach dem Kurs? Es ist zu spät. Aber ich muss was mit dir besprechen, Edna. Komm vorbei, nur auf den Sprung. Es ist ein zu großer Umweg, Gordy. Hör zu, ich warte auf dich vor der Schule und wir nehmen Wagen. Aber ich muss anschließend gleich nach Hause. Ich sorge schon dafür, dass du nach Hause kommst. Per Taxi, okay? Naja, aber... Es ist wirklich nur für ein paar Minuten. Aber um 11 muss ich zu Hause sein. Du bist um 11 zu Hause, ich verspreche es dir. Naja, gut. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Ich komme um 10:30 aus dem Kurs. Dann also um 10:30. Ich hol dich ab, Edna. So, da werden wir. Gib mir deinen Mantel. Ja, aber ich bleib nur einen Augenblick. Ja, das weiß ich, deswegen kannst du ablegen. Aber ich bleib nur 10 oder 15 Minuten, das ist das höchste der Gefühle. Na, ist doch gut, genügt ja auch. Ja, sag schon, was passiert ist. Willst du Zigaretten? Nein, danke. Also? Edna, ich bin in einer schrecklichen Klemme. Wieso? Ich brauche Geld. Geld? Wie viel? $1,000. $1,000? Wozu? Für Matt Coyne. Und wer ist Matt Coyne? Er ist ein Bekannter, eine Unterweltfigur. Er hat seine Pfoten so ziemlich in allen dunklen Geschäften. Unter anderem betreibt er eine Spielhölle. Ach, du hast gespielt? Na ja, ich muss einfach spielen. Ich spiele ständig. Oder glaubst du etwa, dass ich mich dir mit dem Gehalt, was ich habe, sonst leisten könnte? Das klingt ja, als wäre ich eine Nutte. Ach, das wollte ich doch nicht sagen, das weißt du. Aber sehen wir doch mal den Tatsachen ins Auge. Du nährst dich gern von Champagner und ich kann nur Bier bezahlen, bildlich gesprochen. Und wenn ich dir keinen Champagner vorsetze, bildlich gesprochen, dann kann ich mein Bier alleine trinken. Tut mir leid, wenn du mich zu aufwendig findest. Aber ich liebe nun mal nette Sachen. Ich kann es nicht ändern. Ich mach dir doch keinen Vorwurf, Edna. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, Geld an dich zu hängen, dann würde ich es doch nicht tun. Aber die Scheine müssen doch erst mal her und die hole ich mir beim Pokern. Jetzt habe ich dummerweise eine Pechsträhne gehabt in den letzten 2 Wochen und dieser Matt Coyne, der hat mir Kredit gegeben. Ja, und? Ich hätte ihm das Geld schon gestern zurückbringen müssen, aber ich habe es einfach nicht aufgetrieben. Freitag ist der letzte Termin, sonst... Sonst? Darf ich Tannenholz riechen? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Dass ich mir sonst die Radieschen von unten besehen kann. Du meinst... Sie kitzeln mir sonst die Rippen, fahren mich spazieren, bringen mich um. Das glaube ich nicht. Aber es ist wahr, Matt Coyne hat mich heute angerufen. Ach, du übertreibst. Ich sage dir, Matt Coyne ist kein Spaßvogel. Was meinst du wohl, was Hundegesicht Davis passiert ist? Wer ist denn Hundegesicht Davis? Wissen keine Zeitung? Nein, nicht sowas. Den haben sie sprossentreibend auf dem Grund des Flusses gefunden, sachkundig eingepflanzt in einen großen Zementblumentopf. Ach, hör auf, das ist ja grauenhaft. Aber selbst wenn es stimmt, was erwartest du von mir, Gordy? Ich habe nicht so viel Geld. Du nicht, aber dein verehrter Herr Gemahl. Und das soll er mir nur alles geben? Nein. Du sollst es dir nehmen. Nehmen? Wie denn? Stellst du dir vor, wir haben Geld bündelweise zu Hause herumliegen? Nein, aber auf der Bank habt das bündelweise liegen. Und ihr besitzt ein gemeinsames Konto. Gordy, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und überhaupt, $1,000 ist ungefähr alles, was wir haben. Du hast anscheinend immer noch nicht kapiert, es geht um mein Leben. Edna, ich brauche das Geld noch für 1-2 Tage. Wenn ich mit Coin bezahlt habe, dann gibt er mir neuen Kredit und den hole ich mir mit guten Karten in einer Nacht wieder rein. Gordy, ich traue mich einfach nicht, wenn mein Mann dahinter kommt. Nein, das ist zu gefährlich. Mir läuft es allein schon bei dem Gedanken eiskalt über den Rücken. Und außerdem, Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man einen Menschen umbringt, weil er Spielschulden hat. Damit kriegen Sie doch Ihr Geld erst recht nicht zurück. Verstehst du? Es ergibt einfach keinen rechten Sinn, was du da sagst. Mit anderen Worten, du lässt mich im Stich. Was soll ich denn tun? Ich kann dir nicht helfen. Ich kann doch nicht meine Ehe aufs Spiel setzen. Mit anderen Worten, deine Ehe ist dir wichtiger als mein Leben. Versetz dich doch in meine Lage. Ja, ich hab's ja gewusst, ich hab's gewusst. Ich hab's schon immer gewusst. Wenn's mal hart auf hart geht und ich dich brauche, dann stehe ich da. Was du unter einem netten, unkomplizierten Verhältnis verstehst, ist nehmen, nehmen und nur nicht geben. Gotti, das ist nicht wahr. Ach, man braucht dich doch nur anzuschauen. Das Armband von mir, die teure Tasche von mir, die Brillantnadel von mir. Ach Gott, du, ich will dir mal was sagen, Edna. Du bist die egoistischste Frau der Welt, falls du es noch nicht weißt. Also nun hör aber auf. Junge, Junge, Junge, Junge, Junge. Wie kommt eine derart hässliche schwarze Seele zu einem derart hinreißenden Gesicht? Oh Gott, ich... Du weißt, ich würde dir helfen, wenn ich könnte, aber ich kann doch nicht. Das ist einfach unmöglich. Wenn er je merken würde, dass ich an das Geld gegangen bin, dann wäre es aus. Das würde er mir nie verzeihen. Er würde seinen Hut nehmen und verschwinden, auf nimmer Wiedersehen. Und was wird dann aus mir? Du bist jederzeit herzlich willkommen hier. Sei doch nicht albern. Wir könnten niemals zusammen leben hier, in der kleinen Wohnung. Gut, lassen wir das Thema. Jetzt bist du böse, Gordy. Böse? Nur weil du dich weigerst, mein Leben zu retten, ist doch lächerlich. Wenn du dich nur in meine Lage versetzen kannst. Oh, das kann ich und tue ich. Ich bin eben dabei. Und es wird mir ganz übel davon. Du nimmst immer alles gleich so schwer. Mein Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich muss jetzt dringend weg. Du bekommst schon noch das Geld, Gordy, ganz bestimmt. Von irgendwoher. Ich wette, aber ich muss jetzt los. Ruf mir ein Taxi, bitte, ja? Und wir sehen uns morgen, wie immer. Bei den Gedanken läuft es dir nicht kalt über den Rücken, wie? Sei nicht sarkastisch. Aber bitte, wenn du nicht willst, dass ich komme, brauchst du es nur zu sagen. Du weißt ganz genau, dass ich will. Na ja, dann mach kein solches Gesicht. Und gib mir lieber ein Küsschen. Und stell mir ein Taxi. Vorsicht. Mein Lippenstift. Ein so früh am Morgen. Guten Morgen. Ach, die Post, guten Morgen. Ein Einschreiben. Ein Einschreiben? Und Sie bitte mal da unterschreiben. Hier, bitte. So, danke schön. Einschreiben für mich kann das sein. Ist am Foto, technische Abteilung. Gordy Stewart am Apparat. Gordy, ich bin's, Edna. Ich muss dich unbedingt sprechen. Kannst du in der Mittagspause schnell zu mir kommen? Aber Edna, zu dir? Ja, bitte. Was ist denn auf einmal in dich gefahren? Komm bitte wieder durch den Hintereingang. Ich muss dir was zeigen. Es dauert nicht lange. Edna, ich weiß nicht. Es ist so gefährlich und der Gedanke, deine Ehe zu ruinieren, ist mir sehr unangenehm. Also, offen gesagt, die Sache gefällt mir nicht. Ich warte auf dich, Gordy. Bitte komm. Na gut, ich komme. Da bist du ja endlich, Gott sei Dank. Komm rein. Edna, ich weiß nicht... Etwas Schreckliches ist passiert. Komm endlich rein und mach die Tür zu. Aber das Risiko, mein Engel, ich meine... Willst du jetzt endlich reinkommen, um die Tür zu machen? Naja, wenn du drauf bestehst. Ja, bitte, los. Schau mal her. Was ist denn los? Das ist heute früh mit der Post gekommen. Und? Ja, sieh das doch mal an. Na schön. Das ist nicht furchtbar. Ah. Eine Fotografie von uns beiden in meiner Wohnung. Ja, vorgestern Abend aufgenommen. Vorgestern Abend? Woher willst du das wissen? Weil ich da diese Ohrringe zum ersten Mal anhatte. Ja, so ziemlich das Einzige, was du anhast auf dem Bild. Ach, sei doch nicht albern. Sag mir lieber, was das bedeuten soll. Wissen sowas möglich? Ach, das ist doch kein Problem. Man braucht doch bloß irgendwo im Schlafzimmer eine Minikamera verstecken. Eine von den neuen japanischen zum Beispiel, mit Fernauslöser. Und einen hochempfindlichen Film. Das habe ich nicht gemeint. Ich möchte wissen, wie jemand eine Kamera in deinem Schlafzimmer verstecken kann. Ach, das ist kein Problem. Den Schlüssel zu meiner Wohnung können eine Menge Leute haben. Früherer Mieter, Hausmeister, was weiß ich, wer alles. Es könnte auch vom Balkon aus gemacht worden sein, die Aufnahme durchs Fenster. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Also du hast ja die Ruhe weg, das muss ich schon sagen. Was regt dich eigentlich daran so auf? Hör mal, das heißt, dass jemand von... Na und? Mir das schon ganz schwach im Magen. Stell dir nur vor, was passiert, wenn das Bild Robby in die Hand gespielt wird. Na, wenn der Betreffende darauf aus wäre, hätte er ihm das Bild ins Büro geschickt und nicht zu dir hierher. Ja, und warum hat er es mir geschickt? Frag mich nicht, das weiß ich auch nicht. Dich berührt das alles wohl überhaupt nicht, was? Also es tut mir leid, Edna, wenn ich mir nicht die Haare einzeln ausraufe wegen irgendeines Schlüssellochguckers. Das Einzige, was mir zu schaffen macht zurzeit, ist die Sache mit Matt Coyne. Dein Siegeszellen möchte ich haben. Wenn das mein Mann sieht, ist meine Ehe im Eimer. Oh, Liebling, du übertreibst. Und du denkst immer nur an dich. Also nun mach nicht aus einer Mücke eine Elefanten, Edna. Zerreiß das Ding und wirf es weg. Mich würde nur die Belichtungszeit interessieren. Mein Gott, sieh doch mal auf die Uhr. Ich muss ja zurück ins Büro. Sehen wir uns heute Abend? Du machst wohl Witze. Wieso? Heute ist doch unser Abend. Meinst du, ich riskiere nochmal zu dir zu kommen? Danach? Nein, mein Lieber, der Denkzettel reicht mir. Aber kann man noch so vorsichtig sein? Irgendjemand kommt doch dahinter. Tut mir leid, Gordy, aber ich denke, wir sehen uns lieber nicht mehr. Nie mehr, willst du wohl sagen. Ja. Verzeih, aber es ist jetzt wirklich viel zu gefährlich geworden. Dann soll das heißen, adieu? Ja. Bitte geh jetzt, Gordy. Bitte ja, aber geh. Hör mal. Es tut mir leid, Gordy, aber bitte geh jetzt, geh. Ja, aber so kann es doch nicht zu Ende gehen. Einfach so, Schluss aus. Doch. Einfach so? Ja. Darüber komme ich nicht weg. Lass uns nicht sentimental sein, Gordy. Wir haben ein nettes, unkompliziertes Verhältnis gehabt und das ist halt nun vorbei. Ich muss mich jetzt auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ich muss versuchen, meine Ehe zu retten. Und ich muss versuchen, mein Leben zu retten, aber... Komisch. Jetzt kann ich nur noch dran denken, dass ich dich verlieren soll. Ach, bitte, Gordy. Geh jetzt. Vielleicht sehen wir uns ja später mal wieder. Bitte, Gordy, sei doch vernünftig. Tja, also dann. Leb wohl und alles Gute, Edna. Edna. Ja, lass mich bitte rein. Du hier? Was soll das heißen? Lass mich doch endlich rein, verflixt nochmal. Nein, komm. Ich dachte, wir sehen uns nie wieder. Ich habe einen schrecklichen Anruf bekommen. Von wem? Von dem Mann, der mir die Fotografie geschickt hat. Er will $2,000 für das Negativ. Also Erpressung. Sonst schickt das mein Mann. Oh Gott, was soll ich bloß tun? Zahlen, was soll? Um Gottes Willen. Ich habe übrigens die Kamera gefunden. Da hinten in der Ecke bei der Uhr. Wenn mein Mann das erfährt. Ja, sieh mal. Der Verschluss wurde durch diese winzige Magnetspule betätigt und die ihrerseits durch einen elektrischen Impuls von Gott weiß woher. Mein Gott, was soll ich nur machen? Toll, was? Gordy, du musst mir helfen. Er hat gesagt, ich soll das Geld morgen um Mitternacht in den alten Schuppen im Garten hinterlegen. Dann soll ich wieder rauf in die Wohnung gehen und warten, bis er nochmal anruft und sagt, wo ich das Negativ abholen kann. Und wenn dein Mann ans Telefon geht? Der ist morgen nicht da, der hat morgen seinen Clubabend. Gordy, du hilfst mir doch, ja? Ja, aber wie? Ich habe ja selbst keinen roten Heller. Ja, aber du kannst doch wenigstens zu mir kommen und bei mir bleiben, bis ich das Ganze hinter mir habe. Ich fürchte mich so. Na schön, das wird sich wohl machen lassen, aber das Geld, wie willst du das auftreiben? Weißt du das schon? Ich hol's morgen Nachmittag. Wo? Auf der Bank. Ach. Oh Gordy, schau mich doch nicht so an. Was bleibt mir denn anderes übrig? Es ist schließlich ein Unterschied, ob es darum geht, Spielschulden zu bezahlen oder eine Ehe zu retten. Das wirst du doch zugeben. Das musst du doch einsehen. Dunkel, ich hab dich gar nicht gesehen. Wie viel Uhr ist es? Gleich 12. Hast du das Geld bei dir? Ja, hier. Achtung, da kommt ein Auto. Schnell zurück, Vorsicht. Oh, meine Nerven. machen die Leute? Ach, die wohnen gegenüber von uns im gleichen Stock. Wo ist denn dieser Schuppen oder was das ist? Im Garten in der Ecke. Bin ich schwarz da hinten. Also, dann wollen wir mal. Ich habe solche Angst. Gordy, geh du. Allein? Ja, du bist ein Mann, Gordy. Und schließlich bist du schuld an der ganzen Geschichte. Ich? Wieso? Du hast doch angefangen. Du hast mich verführt, oder nicht? Ich habe dich verführt? Ja. Na, das habe ich gern. Wenn ich deinem Gedächtnis kurz auf die Sprünge helfen darf. Nicht nötig. Ich weiß noch genau, wie es begonnen hat. Auf der Silvesterparty von Brauns. Richtig. Erst hast du mich betrunken gemacht. Oh nein, dafür hast du schon selber gesorgt. Ist auf jeder Party so mit dir. Dann hast du dich neben mich gesetzt, hast mich getätschelt und gesagt, mein Gott, was für ein hübsches, langes Seidenbein. Ja, und da war dein Rock dir schon bis zur Hüfte raufgerutscht. Oh, ich bin feuerrot geworden. Oh nein, du hast gestrahlt übers ganze Gesicht und gesagt, mein Gott, sehen Sie sexy aus in dem gestreiften Hemd. Auf jeden Fall, du bist mir danach gelaufen nach oben und hast mich geküsst. Und als ich fragte, na, wie wär's denn mit uns beiden? Was hast du denn da gesagt? Was denken Sie sich eigentlich von mir? Nicht auch. Du hast gesagt, schön wär's schon, ja. Das heißt nein. Siehst du, ich habe nein gesagt. Das habe ich auch gemeint. Natürlich. Aber als ich am nächsten Tag bescheiden anrief, hast du kurz darauf auch schon bei einem Drink mit mir auf meiner Couch gesessen. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Ich fühlte mich moralisch verpflichtet, wenigstens ein Glas mit dir zu trinken. Und du hast nicht nur ein Glas mit mir getrunken an jedem Abend. Na ja, weil du dich so sehr ins Zeug gelegt hast. Ich wollte nicht seelisch grausam sein. Och ja. Aber jedenfalls, wenn du am nächsten Tag mich angerufen hättest, hätten wir uns wahrscheinlich nie mehr wieder gesehen. Und ich sehe es jetzt nicht so gemein in der Patsche. Ich finde da hier ein bisschen, was könntest du schon für mich tun? Also nimm endlich das Geld und bring's in den Schuppen. Bitte. Na schön, ich kapituliere. Wo hast du es? Hier. Danke. Aber woher weißt du, dass ich nicht damit verschwinde? Die doppelte Summe, die ich mit Coin schulde. Aber Gott, das würdest du nie tun. Wie willst du das wissen? Weil ich dir vertraue. Nach allem, was ich dir bedeutet habe, würdest du mir sowas niemals antun. Oder doch, Gordy? Natürlich nicht. Hey, wo willst du hin? Ich begleite dich. Ich dachte, du vertraust mir. Das tue ich auch. Ich komme trotzdem mit. So. Na ja, gut, dann gehen wir. Oh, ist das dunkel und unheimlich hier. Aber da muss irgendwo ein Pfad sein. Ja, hier. Gib mir deine Hand. Ja. Haben die auf der Bank irgendwelche dummen Fragen gestellt? Nein, wieso? Na, haben sich nicht gewundert, dass du praktisch das ganze Konto gelöscht hast? Habe ich ja nicht. Ich habe nur $2,000 abgehoben. Ach, und neulich hast du mir gesagt, ihr hättet bloß lumpige 1.000. Ist das wahr? Du bist fantastisch, Edna. Einfach nicht klein zu kriegen. Halt. Ist das der Schuppen? Ja. Hat er gesagt, wo du das Geld hinlegen sollst? Nein, er hat nur gesagt, in den Schuppen. Na gut. Legen wir es in den Schuppen. Das ist in die Tür. Na ja. Vorsicht, Gordy. Vielleicht ist er da drinnen im Dunkeln. Ich sehe nicht mal die Hand vor Augen. Was war denn das? Gestoßen oder sowas. Was machst du denn so lang? Ich weiß nicht, wo ich es hinlegen soll. Warte, hier ist ein Gestell. Okay, erledigt. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ich hab's auf ein Gestell gelegt, neben der Tür. Ah, gut. Los, schauen wir, dass wir hier wegkommen. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ganz durchlöchert von unsichtbaren Blicken. Oh ja, ich auch. Komm nicht viel weg von hier. Schnell. So. Soll ich mit raufkommen zu dir? Nein, Gordy, du wartest hier unten. Wie oft habe ich dir schon gesagt, ich will nicht, dass du in die Wohnung kommst. Oh ja, stimmt. Verzeih, ich hab's vergessen. Wie konnte ich nur? Also gut, dann warte ich hier unten in der Garage. Bis du deinen Anruf bekommen hast und mir Bescheid sagst. Jetzt bist du sauer. Ich sauer? Nur weil du mich wegwirfst? Wie eine ausgequetschte Zitrone? Bitte dich, müsste ich ja ein hypersensibler Neurotiker sein. Ach, du immer mit deinen Übertreibungen. Sag mal, eine Zigarettenrunde um Block gestattest du mir noch, ja? Na gut, du sei bald wieder hier, vielleicht ruft er gleich an. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Geh du jetzt rauf. Also dann. Bis nachher. Guten Abend. Sagen Sie, wo kann ich jetzt telefonieren? Ja, danke schön. Hallo, Matt. Ja. Wer kommt denn da? Gerade haben wir doch gesagt, ich und meine Feinde, wie sehr wir dich hier vermissen werden. Ist das wirklich wahr? Aber ja. Vorhin habe ich noch zu Manny gesagt, er kommt nicht. Er kommt nicht. Das macht mich ganz fertig. Und Manny hat gesagt, na ja, mit dem Knaben und ich zeig dir, was wirklich fertig machen ist. Kapiert? Oh, dieser Manny, dieser Witzbold, der bringt dich glatt um. Kapiert? Ja, der Manny, der bringt dich glatt um. Aber ich habe ihm gesagt, nicht mit dem Messer. Nicht mit was? Nicht mit dem Messer. Ich habe gesagt, Manny, habe ich gesagt. Für Gordy habe ich was übrig. Tatsächlich. Ob du es glaubst oder nicht, Gordy ist große Klasse. Ein geborener Verlierer und Schuldenmacher, aber große Klasse. Und ich habe ihm deshalb gesagt, Manny, habe ich gesagt, Gordy bitte nicht mit dem Messer. Gordy ist mein Freund und bekommt eine Vorzugsbehandlung. Ein kleines, rundes Loch mitten zwischen die Augen. Jawohl? Das habe ich gesagt. Frag ihn ruhig selbst, wenn du es nicht glaubst. Sehr gütig, Matt. Glaub mir, ich weiß, dass du schätzt. Ja, das ist gut, du. Das ist gut, du hast wirklich Humor, Gordy. Klassischen Humor. Aber eins muss ich dir noch sagen. Der Manny, er war ganz traurig. Das tut mir aber leid. Oh ja. Wie der sich aufgeführt hat. Wie ein ungezogener kleiner Junge. Bitte, schau dir das an. Hat ein richtiges Loch in die Wand getreten. So einen Wutanfall hat er gekriegt. Ich musste ihm eins hinter die Ohren geben. Schrecklich, wenn ein erwachsener Mensch sich nicht beherrschen kann. Es ist halt immer dasselbe mit diesen Künstlern. Zu viel Temperament. Naja, jetzt sitzt er im Hinterzimmer und kokst und ölt seine Kanone. Und um die Ecke haben wir einen richtigen Leichenwagen stehen. Ich sag dir, einen der schönsten. Mit Blumen und allem Komfort. Gordy, du sollst mir nicht nachsagen können, ich hätte nie was für dich getan, mein Kleiner. Hör zu, Matt. Du kannst Manny ins Bett schicken. Ich hab dein Geld. Nein. $1,000. Da, zähl nach. Hey, das darf ich Manny gar nicht sagen. Der hängt sich glatt auf. Ich meine, Gordy, ich hab ihm doch den Schuldschein versprochen. Gordy, hör mal. Könnten wir die Dinge nicht lassen, wie sie sind? Da, komm, da steckt die Moneten wieder ein. Nein, aber ich mache dir einen anderen Vorschlag, Matt. Doppelt oder nichts? Hast du einen Silberdollar? Du, also das ist die richtige Einstellung. Der geborene Sportsmann. Aber Gott, wenn du verlierst, bist du mir nochmal 1.000 schuldig. Und zwar bar auf den Tisch des Hauses. Ja. Okay, Gordy. Ist ja deine Beerdigung. Also ich bin dabei. Hier ist der Dollar. Du rufst Zahl oder Waffen, okay? Okay. Fertig? Fertig. Ich werfe, Achtung, ruf. Zahl. Schau dir das an. Du hast Schwein, Gordy. Hast gewonnen, Kleiner. Ja. Gewonnen. Was willst du denn noch? Ich musste dich noch mal sehen, Edna. Aber ich habe dir doch gesagt, es ist aus zwischen uns. Als ob ich nicht schon genug durchgemacht hätte mit dir. Außerdem ist mein Mann da. Oh nein. Hab extra gewartet, bis er weggegangen ist. Dann lass mich mal schön rein. Gordi. Ich will dir nämlich was bringen. Ich will nichts von dir. Glaub ja nicht, du könntest dich wieder einschmeicheln bei mir mit irgendeinem billigen kleinen Geschenk. Ich bin jetzt um eine schreckliche Erfahrung reicher, weißt du? Es gibt keinen Seelenfrieden für eine treulose Frau. Von jetzt an mache ich sowas nie wieder. Ich sehe keinen anderen Mann mehr an. Aber Edna. Auch wenn ich daran denke, wie wir Robbie betrogen haben. Ich könnte in die Erde sinken vor Scham. Nein, will kein Geschenk mehr von dir. Was ist es denn übrigens? Geld. Wie bitte? Geld. Wie viel? $2,000. Was? Oh, das glaube ich nicht. Überzeug dich selbst, bitte. Das glaube ich keine Sekunde, lass mal sehen. Gordi. Gordi! Na? Nein, Gordi! Wo hast du das Geld her? Das habe ich mit Coin abgeknöpft. Ich dachte, du kannst nicht mehr spielen bei ihm, bis du deine Schulden bezahlt hast. Das Geld dafür habe ich mir woanders erspielt. Gewissermaßen. 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Oh, Gordi! Oh, was bist du doch für ein Schatz? Was bist du doch für ein unglaublicher Mann? Ach, du Mann aller Männer! Du, ich weiß schon, warum ich dir nicht widerstehen konnte. Komm, lass uns darauf noch einen trinken, ja? Nein, danke. Och, jetzt bist du immer noch beleidigt, weil ich dir das Geld für Metcoin nicht gegeben habe. Aber verstehst du denn nicht? Ich konnte es dir einfach nicht geben. Es war zu gefährlich. Aber als dein Kopf auf dem Block lag, da warst du wie ein Blitz auf der Bank. Ach, das kannst du mir doch nicht zum Vorwurf machen, Liebling. Das war reiner Selbsterhaltungstrieb. Oh, ich mach dir keinen Vorwurf, Edna. Ich will dir nur noch schnell was erzählen. Ja, was denn? Als dieser Knabe dich anrief gestern Nacht, kam dir da die Stimme nicht irgendwie bekannt vor? Ja, jetzt wo du es sagst, tatsächlich. Aber ich war viel zu nervös und aufgeregt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, warum. Weißt du, wer es war? Ja, ich war's. Nein. Doch, Edna. Soll das heißen? Ich habe das ganze Ding gedreht. Ich habe die Kamera in meinem Schlafzimmer installiert und heimlich ausgelöst. Ich habe dir die Fotografie geschickt. Und ich habe dir am Telefon gesagt, was du tun sollst. Ich habe mit anderen Worten auf deinen Egoismus spekuliert. Und wie du siehst, mit Erfolg. Nein, das ist nicht wahr, Gordi. Doch. Und die Negative, die wir nach dem Anruf aus dem Schuppen geholt haben... Die hatte ich die ganze Zeit über in der Tasche. Oh, Gordi. Und du schämst dich nicht? Doch. Wenn ich jetzt so über gewisse Dinge nachdenke, mir graut vor mir selber. Am liebsten würde ich einen Strick nehmen. Ach, jetzt übertreibst du schon wieder. Aber im Ernst, nett war das nicht von dir. Aber es ist ja alles nochmal gut gegangen. Und ich muss sagen, du bist wirklich ein schlauer Hund. Irgendwie imponiert mir das sogar. Du, pass mal auf, ich komme heute Abend zu dir, ja? Ich sag Robby, ich gehe ins Kino. Ich dachte, von jetzt an machst du sowas nie wieder. Ach, Liebling, du darfst nicht immer alles gleich so wörtlich nehmen, was ein Mädchen sagt. Bis heute Abend also, ja? Und dein armer Robby, den wir so schamlos betrogen haben? Na, das hat er sich doch wohl selbst zuzuschreiben, wenn ich ihn betrüge, oder? Ist es denn unsere Schuld, wenn er nicht Mann genug ist, eine Frau glücklich zu machen? Also, ich komme heute Abend zu dir, ja? Nein, danke, Edna. Lieber nicht. Lass uns Schluss machen, im richtigen Augenblick. Aber warum denn, Gordi? Was ist denn der Grund? Selbsterhaltungstrieb. Reiner Selbsterhaltungstrieb. Aber das ist ja... Ein Begräbnis. Ein richtiges Begräbnis. Das Begräbnis. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalstück von James G. Harris, aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde. In einer Produktion des Süddeutschen Rundfunks sprachen unter der Regie von Otto Düben in den Rollen von Gordy Stewart, Edne und Matt Coyne, Horst Michael Neuze, Irene Marholt und Hans Ernst Jäger. Weiter hörten Sie Klaus Ponto.